Richard, wenn du den suchst, drüben in Industriegebiet 2. Geh am Teppichcenter entlang, da ist auch schon lange vorbei. Durch dies Brennnesseldichtelfeld bis zum Lager drüben bei Frings. Gift mit Fässer sich jetzt da drin und dahinter hältst du dich links. Trafohäuschen dann ganz rechts. Dies Gebäude, da steht ganz frei. Nennen sie jetzt die Haus vor Krenk, ist die alte Lackiererei. Alle Scheiben sind da noch drin, riecht doch so wie früher noch. Da geh rein die Halle durch, geradeaus dann hinten hoch. Meisterbude aus Glas von da, ganzen Betrieb übersehen. Da aus Onkel Richard jetzt, muss die steile Treppe hochgehen. Bringen Pülleke Klaren mit, hörsen sicher vom Weiten schon. Marmor, Stein und Eisen bricht, singt er und spielt Bandonea. Auf dem Sofa im Schneidersitz hockt er da im Drillichanzug, ganz mit Stickern beklebt auf dem Kopf, tropenhell mit Nackentuch. 7 Fernsehglotzen sind an, laufen allerdings ohne Ton. Nur beim Testbild stellt er den an, stippt dann nach San Antonio. Fotos überall angepinnt, Clara Zetkin und Marilyn, Stalin, Beatles und Denver Glenn und die Erde vom Mond gesehen. Den Betrieb fegt er jeden Tag, repariert und bosselt für nix. Alles proper hält er, sagt er, und den Schuss für den Tachix. Dem hat er erzählt, der glaubt jetzt an eine Wiedergeburt. Eigentlich wäre er vom anderen Stern vor zigtausend Jahren angesucht. Seine Kumpel aus dem All, die kämen eines Tages an, übernähmen den ganzen Betrieb und dann wäre er da und denen ihr Mann. Wenn das eingeflüstert hat, das weiß hier keiner jedenfalls. Außer Kunsthochschulen hat er öfter jetzt am Hals. In der Rundschau Foto von ihm und Artikel, da heißt es dann Postmodern und Avantgarde, alles in eins. Wer der Mann, nennen ihn Richie den UFO-Kick. Natürlich ist Onkel Richard bestusst, hier die Leute meinen, aber der hat schon immer mehr gewusst. Überhaupt, wenn du mich so fragst, hier ist alles ziemlich verkracht. Heinzi Bottmann ist im Knast, hat bei all die Kasse gemacht. Jürgen ist bei den Nazis jetzt, seine Tochter geht auf den Strich. Viele sitzen jetzt morgen schon drüben bei Erwin, besaufen sich. Onkel Richard lacht da bloß, sagt, geht immer mehr bergab, bis endlich der Erlöser kommt, Frenz genau besser gleich wieder ab.